Hallo und herzlich willkommen zu der Kurz 5 und 8. Noch jemand zugestiegen? Bitte die Fahrkarten. Dankeschön. Ja, hier auch noch, ja. Ja, 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Ja, ist interessant. Aber die weilt nicht mehr unter uns. Diesmal von Eduard S. beziehungsweise Eduard Steffes hat uns zugeschickt. Eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Von daher, von hier aus, vielen Dank dafür. Und ich frage in die Runde, seid ihr bereit für Hinweis Nummer 1? Ja. Es gab mal so ein Duo deutscher Liedermacher, die hatten ein Lied, das hieß Eduard der Haschischhund. Das habe ich jetzt gerade im Ohr. Das ist schön. Ich kenne zwei Leute, die können das kennen. So. Einer ist Jan und einer ist Thomas. Was? Sind es die beiden, diese Liedermacher? Echt? wie heißen die Kapelle? Joint Venture, glaube ich, hießen die, ne? Kann das sein? Du schmeißt mit Buzzwords um dich. Nein, die hießen so, oder? Ich weiß es nicht. Hä, du hast doch gerade gesagt, du kennst die. Ach, ich kenne zwei Leute, die in solcherlei Musik bewandert sind. Das wollte ich sagen, mein Lieber. Dann haben wir gerade aneinander vorbeigeredet. Das soll bisweilen vorkommen. Und es ist immer wieder traurig. Ach, so schlimm ist das nicht. Gut, schieß los. Ich entschuldige mich jetzt schon im Vorfeld für die Aussprache diverser Namen, Orte und Persönlichkeiten. Aber ich leg los mit einem noch ganz gut aussprechbaren Hinweis 1. Erstens, ich war und ich bin sehr, sehr, sehr berühmt. Okay. Das heißt, wir haben eine Chance. Ihr habt eine reelle, gute Chance. Hinweis. Rockefeller. Nein, es ist nicht Rockefeller. John F. Kennedy. Auch der ist es ausnahmsweise nicht. Aber vielleicht kommt ihr tatsächlich schon mit Hinweis 2 drauf. Bei meiner Geburt im Jahr 1881 in Malaga erhielt ich unter anderem folgende Vornamen. Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Trinidad. Ich unterschrieb aber einfach nur mit P. Ruiz, bis ich schließlich den Namen meiner Mutter annahm. Okay. Was ich Che Guevara übrigens, ist zu einfach. Ja, was ich übrigens ganz fantastisch finde, du hast eine riesen Bandbreite an Namen und kürzt einfach deinen Vornamen ab und übernimmst dann irgendwann den von deiner Mutter, weil dir von all den Optionen, die du hast, auch keine gefällt. Ich weiß nicht, ich musste bei Malaga an Eis denken. Ich und dann auch. Hab ich nicht mehr zugehört. Mhm. Das ist meine Lieblingseissorte. Bei mir steht sie mindestens unter den Top 3, wenn nicht tatsächlich auch die liebste. Soll ich eigentlich mal was Kontroverses sagen? Ich sehr weiß gerne. Gar nicht, wie Malaga schmeckt. Dominik, du hast nicht gelebt. Also für ganz pöbelige Leute wie mich ist Malaga einfach ein bisschen wie Vanille, aber mit Rum und Rosinen drin. Und vor allem die Rosinen müssen in Rum eingelegt sein. Okay. Mhm. Und deswegen die ordentlichen so Anhänger von Malaga werden mir erklären, dass das auf gar keinen Fall richtig ist und dass das ein bisschen anders noch sein muss. Aber ich finde, so als Grobbeschreibung taugt die Umschreibung doch ganz gut. Absolut. Nee, aber wesischnisch. Habt ihr schon eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte? Eine Person, die ich nicht kenne. Das ist meine Vermutung. Ich dachte, er war sehr berühmt. Ja, sehr, sehr, sehr berühmt. Hinweis 3. Als 10-Jähriger wurde ich an der Schule für bildende Künste in A Coruña, Galizien, aufgenommen. In Galizien? Mhm. Asterix? Fast. Nein, Obelix. Ist nicht, richtig, es ist Obelix, natürlich. Wer weiß es nicht, dass Obelix unter anderem Diego, José, Francisco de Paula, Juan de Pomuceno, Oruena de los Remedios, Crispiano de la Santísima Trinidad heißt. Aber dann vielleicht Goscinny, wie spricht man aus? Goscinny? Oder Uderzo? Da habe ich mich tatsächlich verdorben, weil ich als Kind unglaublich viel Asterix gelesen habe und dann immer mir gedacht, der heißt Uderzo. bis ich dann irgendwann so, ach so, der ist Franzose, ah, und so spricht man Französisch und Und von daher irgendwie, egal wie oft ich jetzt auf Französisch hören werde, das wird in meinem Kopf irgendwie immer falsch sein. Ja. Genau. Aber ist das? Nee. Der Philipp ist echt immer so geil. Ja, ja, man nimmt mich nicht ernst, das ist mir schon aufgefallen. Okay, nee, keine Ahnung. Hinweis 4. Als ich 14 war, zogen wir nach Barcelona. Dort absolvierte Dali die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie mit Bravour. Ich war so gut, dass ich die ersten 2 Jahrgänge übersprang. Es ist nicht Dali. Dali ist aber ein guter Tipp. Na, der, guter Versuch. Hier, La Guerra, wie heißt er? Pablo Picasso. Es ist Pablo Picasso, völlig richtig. Tada! Ich habe auch mal wieder was erraten. Hey! Ich bin so stolz auf mich selber. Fantastisch! Cool. Ja. Es ist, ist vor allem lustig, weil tatsächlich ist mir beim Hinweis mit dem langen Namen lag mir noch Pablo Escobar auf der Zunge. Und ich dachte, ah. Das haut jetzt überhaupt nicht hin irgendwie, das behalte ich jetzt für mich. Dann wäre es schon mal die halbe Miete gewesen. Wenn Pablo Escobar auch quasi vom Künstler zum Massenmörder mutierte, dann würde ich mir langsam über die Künstlerausbildung Gedanken machen. Ja, aber in seinem Fach war er doch auch ein ganz großer Künstler. Ja. Slaughtering of people. Ich mache jetzt mal die Diskussion um Künstler und Massenmörder gerade mit der deutschen Historie. Nee, gerade eins noch, da gibt es doch jetzt so einen aus dem Dunstkreis von Pablo Escobar, der auf Twitter irgendwie die ganzen, hier die Reichen anstänkert. Hier so den, Musk? Ja, den Elon Musk. Stimmt, das habe ich die Tage nämlich gelesen, habe auch gedacht so, huch, wo kommt das jetzt her? Ja, ja, die irgendwie behaupten, der hätte irgendwie ein Patent geklaut oder irgendwas, so, oder eine Idee gestohlen und jetzt irgendwie 100 Milliarden alle Dollar von ihm fordern. Ejo, ejo. Hinweis 5. Im Jahre 1898 mit 17 Jahren begann meine Karriere als Künstler mit den ersten Ausstellungen. Jedoch sollte es noch einige Jahre dauern, bis meine Arbeit allgemeine Akzeptanz fand und ich von meiner Arbeit gut leben konnte. Hinweis 6. Als 1911 die Mona Lisa gestohlen wurde, war ich einer der Verdächtigen. Echt? Ja, das finde ich eine total lustige Vorstellung, dass du jemanden, der total als Künstler bekannt ist, den gleich mal verdächtigst, so ein, ja, ja, du willst ja bloß so berühmt sein wie, und dann zerstörst du das Werk, damit dein Zeug größer ist, oder ey, ich weiß nicht, was da das vermutete Motiv war. Weiß ich auch nicht. Aber es ist ja Common Knowledge, dass die Mona Lisa quasi dadurch einen riesen Bekanntheitsschub gewonnen hat, ne? Dadurch, dass sie das gestohlen wurde. Wirklich? Ja. Das Geile ist aber, dass das Museum in dem Jahr, wo sie dann weg war, quasi die absoluten Rekordumsätze gemacht hat. Also da sind viel mehr Leute reingegangen. Den leeren Platz wirklich? Um zu sehen, wo sie mal hing. Also ach, im Louvre halt, den leeren Platz anzugucken. Als vorher irgendwie oder dann später, als sie wieder da war, da reingegangen sind, um wirklich das Gemälde zu sehen. Und an alle, die Bock haben, die Mona Lisa zu sehen, guckt es euch an, aber dann bitte dreht euch auch um und guckt das Gemälde an, das direkt auf der anderen Seite. Ich wollte gerade und sagen, haut euch um, aber das haben wir auch schon mal gesagt. Die Mona Lisa ist so scheiße klein und gegenüber hängt so ein Monster Gemälde. Das ist, glaube ich, die Hochzeit zu Cana oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, aber so ein mega riesen. Ja, ja, ja, ja. Aber das ist ja eher, dass dieses Werk für etwas steht, gar nicht so sehr, dass man das Werk an sich dann so bewundert, glaube ich. Es ist einfach Mona Lisa. Und es ist auch stellenweise nicht nachvollziehbar, wie einzelne Dinge quasi so eine Bekanntheit erreichen können. Ja, ja, ja, ja. Aber also gerade bei der Mona Lisa würde ich sagen, da steckt schon auch zumindest mal noch eine zweite und eine dritte Ebene drin, die viele Werke nicht haben. Du meinst oder? Wegen dem Mysterium, wer ist es? Und auch ein, vielleicht hat er sich selbst gemalt, so diese Sachen? Ja, das zum einen, das ist ein bisschen mysteriös, aber dann auch so die Techniken mit den Mundwinkeln und mit den Augen. Ja, ja, das ist halt so. Sieht mit Kunst aus. Pff, Dominik. Wow, die Fehde startet. Ich sag nichts mehr. Wusstest du, dass ich dass Kunst mein mündliches Abiturprüfungsfach war? I did not know that. Siehste, hast du was gelernt? Hast du gekriegt? Was braucht man, um zu bestehen? Einen Punkt. Ne, es waren 3 oder so, ich weiß nicht. Also ich habe nicht unterpunktet. Aber es war nicht so wahnsinnig gut. Aber ich brauchte auch nicht mehr so viele Punkte. Ich hatte schon genug. Ja. Hinweis 7. Ich trug stets eine mit Platzpatronen geladene Waffe bei mir, um auf Leute zu schießen, die ich langweilig fand. Und das finde ich eine der lustigsten, exzentrischen Dinge ever. Das ist echt unvorstellbar exzentrisch. Sau gut. Sie langweilen mich. Paff! Ja, ich glaube, wenn du das heute machen würdest, würden die Leute nicht mehr über dich sagen, dass du exzentrisch bist. Nee. Ich glaube auch, das ist schon sehr, sehr besonders. Und ich finde es jetzt auch nicht positiv oder so, aber ich finde einfach die Vorstellung so schön absurd mit an, ja, das ist Pablo, der hat halt seine Knarre dabei. Ja, Monsieur, wir können Ihnen auch noch etwas anderes anbieten. Nee, gehen Sie jetzt, der schießt uns. Was? So einfach in dem Restaurant oder so und fängt dann an, auf den Kellner zu schießen, weil er es langweilig findet. Oder in so eine Diskussion so ein, ja, wir könnten aber noch argumentativ das noch, oh, Sie langweilen mich, puff. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde nämlich schon ab und zu wirklich auch mal Leute langweilig. Hat schon mal jemand die Idee gehabt, um Meetings abzukürzen, eine Pistole in die Mitte mit zu legen von so einem Meetingtisch? Du in Amerika wahrscheinlich. Ah ja, okay. Aber also sprechen wir hier von einer geladenen Waffe? Nee, schon nur Platzpatrone vielleicht. Ich meine, eine echte wäre noch ein bisschen drastischer, aber ich halte ich jetzt für keine gute Idee, ein echtes Leben das zu tun. Aber Aber frag mal hier den Sohn von Bruce Lee, wie er darüber denkt. Boah, das ist halt echt krass, ja. So, damals The Crow, Dreharbeiten, von wegen Fake-Kanone, ja. Hast du das damals mitbekommen, Philipp? Nur am Rande, aber erklär es doch insbesondere für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt nicht... Naja, ich denke, dass im Prinzip schon deutlich rausgekommen ist, so, die haben damals quasi eine Schussszene mit einer Fake-Knarre gedreht und oh Wunder, ist es keine Fake-Knarre gewesen und der gute Herr war danach ein bisschen tot. Und das war der Sohn von Bruce Lee, der auf diese Art und Weise verstarb für The Crow, einen Indie-Hit aus den 90er Jahren. War das ein Indie-Hit? War das nicht damals? Ich glaube, war das damals nicht eine ganz große Produktion? Nee. Nicht? Ich habe das irgendwie als was Großes in Erinnerung. Ja, aber das ist so ein typischer Fall von am Box-Office, wie man so schön sagt, war der garantiert nicht so groß, wie du das quasi denkst. Gab's da irgendeine Vorlage? Gab's da einen Comic? Comic, hätte ich jetzt gesagt, oder? Irgendwas Bekanntes gab's doch da noch. Also ist es nicht auch lose auf dem Edgar Allan Poe Gedicht? Aber ganz viel gefährliches Halbwissen. Ja. Keine Ahnung. Wesentlich. Ich kenne nur jemanden, der ein großer Fan des Films ist. Hallo Jürgen. Unser Mann hier hat aber auch mit Hinweis 8 einen Fanboy-Move. Denn im Jahr 1944 trat ich der Kommunistischen Partei Frankreich bei. Mein Kommentar hierzu: Ich bin einer Familie beigetreten. Und wie jede andere Familie ist auch diese scheiße. Hinweis 9. 1949 entwarf ich das Taubensymbol der Weltfriedenskonferenz. Bemerkenswert, dass die Weltfriedenskonferenz jemanden angefragt hat, für sie zu arbeiten, der auf Leute schießt, wenn er sie langweilt. Absolut, ich liebe dich dafür, dass du solche Sachen immer raushaust. Das stimmt einfach so sehr. Danke. Ja, meine Details. Ja, fantastisch. Das war ein richtiger Dominik. Hinweis 9 hatten wir jetzt gerade, deshalb der letzte hier, Hinweis Nummer 10. Laut Guinness Book of World Records halte ich den Rekord als produktivster Künstler. In 78 Lebensjahren erschuf ich über, was schätzt ihr, wie viele Werke werden ihm zugerechnet? 5000. Weil ich glaube, was der getan hat, ist, dass der ganz viele so kleine Scribbles gemacht hat. 5000 klingt ziemlich absurd. Ich sag 4990. Okay, also du machst so der Preis ist heiß regelmäßig. Wer ist näher dran? Sag ich gleich. Aber ist es nicht sogar die Picasso-Sache, dass er einfach Schecks ausgestellt hat mit seinem Namen drauf und dann gemeint hat, da, die sind mehr wert als der Scheck und die, der nie eingelöst worden sind? Oder war das Dali? Ich weiß gar nicht. Das ist aber es gab einen Künstler, der das gemacht hat, eben so kleine Zeichnungen und auch seine Unterschrift. Hat gemeint, hier ist mehr wert als der Betrag und dann... Da hast du es echt geschafft. Ja. Ich war mal bei einer, hier in Frankfurt auf der Buchmesse, um mir einen Comic damals, den ersten Band von Nicht Lustig, signieren zu lassen. Ah, von Joscha Sauer. Bin ich tatsächlich extra deswegen hingefahren. Und dann waren wir da viel zu früh und haben dann irgendwie zu dem Stand geguckt und da war noch gar nichts. Und dann haben wir gesagt, na okay, jetzt drehen wir noch eine Runde und dann gehen wir und stellen uns rechtzeitig an. Und dann haben wir uns da angestellt, eine Stunde vorher, glaube ich, bevor es losging, und waren so vielleicht die Vierten oder so in der Schlange. Und er hat sich halt wirklich für die Leute vor uns mega Zeit genommen. Das Buch hat so einen kompletten Comic auf die ersten zwei Seiten dem Buch gemalt. Und dann hieß es halt wirklich nach vier Leuten so, ja, sorry, jetzt ist die Zeit vorbei. So ging es mir auch. Das war sehr bitter. Ein Kumpel von mir hat noch irgendwie eine junge Familie vorgelassen. Und er kam dann noch dran und ich nicht mehr. Das war echt so ein bisschen sehr bitter, weil ich stand da sehr lange an. Aber ich habe schon zu einer anderen Gelegenheit mal von ihm eine Zeichnung auch bekommen. Und ich habe ihm zusammen mit Flix und dem Herrn Moser, Er ruhe in Frieden, auch ein ganz toller Comiczeichner, der malt die Monster des Alltags. Den dreien habe ich Schnaps ausgegeben. Das war sehr lustig. Naja, Moser dann schon gestorben? Bitte? Woran ist der Moser gestorben? Das weiß ich nicht genau. Also weiß ich jetzt einfach nicht auswendig. Also nicht Spektakuläres oder so. Ist halt, ja. Aber ich wollte meine Geschichte noch beenden, nachdem ihr mir so rüpelhaft ins Wort gefallen seid. Das war ich. Er hatte dann wenigstens so ein schlechtes Gewissen, dass er mir noch so ganz kleinen Dino irgendwie reingekriegt hat und noch drin unterschrieben hat. Ja. Immerhin. Okay. Aber zurück zu unserer Wette. Also Dominik sagt 5000 Werke, Jürgen sagt 4990 Werke. Damit gewinnt Dominik, es sind 147.800 Werke, was? Die ihm zugerechnet werden. Okay, das kann ich nicht ernst nehmen. Bonus, ich prägte die Kunst wie kaum ein anderer vor mir. Eine Kunstrichtung, die maßgeblich durch mich beeinflusst wurde, ist der Kubismus. Ich war Pablo Picasso. 100.000. Also ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass da halt ganz viel Furz-Sachen. Also so ein Scheck zählt da garantiert mit rein. Was das, ich schwer. Ja. Ich meine, es gibt ja auch dann irgendwann so richtige Künstlerschulen, die sich lauter Leute halten, die nach deren Maßgebung arbeiten und dann, keine Ahnung, laufen die mal vorbei und es wird ihnen zugerechnet. Aber ich bin kein Künstler, ich bin kein Kunstbeurteiler, da wird jetzt das Wissen sehr, sehr dünn. Naja, das ist ja auch wirklich die Frage, was man da reinzählt. So, wenn ihm da mal irgendwie was aus der Nase fällt und dann ist es irgendwie wahrscheinlich ein Kunstwerk. Und ich kann mir auch wieder vorstellen, dass es so ist wie aus der Nase fällt. dass du dann auch verschiedene, ich sag mal, Schulen hast, die sagen, ja, ein Werk wird einem nur zugerechnet, wenn es eine Schöpfungshöhe hat und noch nicht so ist wie was Vorheriges. Und andere sagen so, nein, alles, wo jemand nur mal vorbeigeguckt hat, zählt dazu und dann gibt es ganz viel dazwischen. Aber da bräuchten wir mal so einen jemand, der ordentlich Ahnung von Kunst hat oder Kunstgeschichte oder Geschichte überhaupt. Na gut, ich glaube, da sind wir hier falsch. Ja, ich wollte mich ja vorhin schon outen, aber dann wurde ich verspottet und jetzt traue ich mich nicht mehr. Mm. Oh je. Endlich habe ich mir jemanden Angst gemacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und nicht vergessen, nächste Haltestelle. Aussteigen. Gute Nacht.